Hier ist Peters Inforadio. In Teheran fand vom 11. bis 12. Dezember 2006 eine internationale Konferenz zum Thema Holocaust statt. Von den etablierten Medien wurde sie bereits im Vorfeld verteufelt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der israelische Premier Ehud Olmert verurteilten die Veranstaltung schon vor Beginn. Umso wichtiger ist es zu wissen, was wirklich in Teheran passiert ist. Am Telefon begrüßen wir einen Teilnehmer aus Deutschland, Benedikt Frings aus Köln. Herr Frings, wie war es in Teheran? Ja, guten Tag, Herr Malborn. Es war sehr schön. Wir haben es wunderbar da verstanden. Das war eine multiethnische, multikulturelle Veranstaltung in dem Sinne, dass alle Kulturen der Welt, alle Kontinente vertreten waren, ohne sich zu vermischen. Das heißt, jeder hat seine Eigenständigkeit bewahrt und jeder seine Identität gezeigt. Und doch waren wir alle vereint in der Fragestellung Review of the Holocaust Global Vision. Das war dann auch das Thema der Veranstaltung. Genau. Und worüber wurde im Einzelnen gesprochen? In dieser Veranstaltung ging es einmal um die Frage, hat der Holocaust in dieser Form stattgefunden? Welche Forschungen gibt es dazu bisher? Und zweitens um die Frage, wer behauptet was und warum? Das heißt, es ging auch um die Frage Global Vision, das heißt Global Vision des Holocaust. Wie wird der Holocaust instrumentalisiert und wer instrumentalisiert ihn wofür? Sie haben es eben schon gesagt, es waren Teilnehmer aus aller Herren Länder dabei. Wer hat denn im Einzelnen teilgenommen? Zunächst wurde die Veranstaltung eröffnet mit der Hymne der Islamischen Republik Iran. Dann wurde eine Koransure gesungen, rezitiert. Das Ganze war also ein sehr feierlicher Rahmen. Gesprochen hat dann anschließend der Außenminister der Islamischen Republik Iran und begonnen hat die Konferenz mit einem ersten Vortrag der Oberrabbiner Moshe Eier Friedmann aus Wien, Österreich. Anschließend hat der bekannte Holocaust-Forscher Robert Forisson aus Frankreich gesprochen und anschließend der Holocaust-Befürworter, der Jude Dr. Moshe David Weiss aus den USA. Somit begann die Konferenz mit einem französischen und zwei jüdischen Sprechern mit kontroversen Ansichten. Und da ging es dann so weiter, zwei Tage lang. Es ist doch sehr ungewöhnlich, dass auch jüdische Teilnehmer dabei waren. Das erwartet man ja eigentlich nicht. Was hat die Leute bewogen, an der Veranstaltung teilzunehmen? Ja, diese Juden, die dort waren, das waren orthodoxe, sehr fromme Juden, die antizionistisch sind. Das heißt, sie selber bejahen das Judentum als Religion, lehnen es aber als nationale Gedanken ab. Das heißt, sie sagen Ja zum jüdischen Glauben, Nein zur politischen Instrumentalisierung dieses Glaubens. Es waren also recht verschiedene Standpunkte vertreten. War es da nicht problematisch, die verschiedenen Ansichten unter einen Hut zu bringen? Darum ging es ja auch nicht, die unter einen Hut zu bringen, sondern es ging ja darum, erstmal ein Forum zu haben, was eigentlich auch hätte in Deutschland stattfinden sollen, meiner Meinung nach. Das habe ich den Reporter noch immer wieder gesagt, zurückgefragt. Warum findet eine solche Tagung hier in Deutschland statt? Warum ist das hier verboten? Das heißt, es ging eigentlich um eine Plattform mit durchaus sehr kontroversen Ansichten zu diesem Thema zu schaffen. Und trotzdem in Respekt und Verantwortung für die Wahrheit in diese Richtung zu forschen. Und das war ja erst der Anfang. Wir haben ja erst hier eine erste Veranstaltung gemacht. Das hat bisher noch kein Presseorgan berichtet. Und das sage ich jetzt hier auch zum ersten Mal. Nämlich, dass hier eine Institution gegründet worden ist. Genauer gesagt eine Stiftung zur Erforschung des Holocaust. Und diese Tagung wird regelmäßig stattfinden. Ich denke mal etwa einmal im Jahr. Zunächst wird der Tagungsstandort Teheran sein und wenn sich die politischen Verhältnisse in Deutschland ändern, dann schlussendlich Berlin. Es soll also eine regelmäßige Veranstaltung etabliert werden. Das ist ja interessant. Dazu ist eine Stiftung gegründet worden. Das ist auch noch nirgendwo bisher berichtet worden. Der Herr Ramin hat gezielt alle Deutschen auf der Tagung aufgesucht, mich auch. Es waren übrigens 16 und nicht nur 8, wie die Presse berichtet. 16 Deutsche, ich rechne jetzt mal die österreichisch-deutschen und schweizer-deutschen mit dazu, weil die sich selber auch als Deutsche dort vorgestellt haben. Insgesamt also 16 Teilnehmer aus Deutschland hat er aufgesucht und am zweiten Tag nachmittags zusammengerufen. Es kamen dann auch andere mit dazu, aber die Sprache dieser Stiftungsveranstaltung war Deutsch, weil Herr Ramin selbst auch flüssig Deutsch spricht, in Deutschland 15 Jahre gelebt hat, samt seiner Familie, die auch alle Deutsch sprechen, die wir auch kennengelernt haben, sehr sympathische Leute übrigens. Dieser Professor Ramin, das ist sozusagen der denkende Kopf hinter Dr. Ahmadinejad, ist hier maßgeblich auch verantwortlich für diese Holocaust-Konferenz, hat das Anliegen formuliert, eine Stiftung zu gründen. Er ist einstimmig, ohne Gegenstimme, per Akklamation gewählt worden, sozusagen zum Generalsekretär dieser Stiftung, zur Erfindung der Wahrheit über den Holocaust. Und diese Stiftung hat sich also konstituiert am Dienstag mit meiner Teilnahme. Am Mittwochabend haben wir uns dann nochmal zusammengefunden in einem Gebäude der Regierung, ein engerer Kreis. Und dort haben wir dann ein Komitee gewählt von 5 Teilnehmern aus unserem Kreis, eine Art Stiftungskomitee, die dann die nächste Holocaust-Konferenz vorbereiten werden. Wurden neben der Stiftungsgründung auch noch andere Beschlüsse gefasst? Ja, es wurde beschlossen, dass nicht nur die Wahrheit über den Holocaust erforscht werden soll, sondern überhaupt alles gesammelt werden soll, was an Forschungen bisher zu diesem Thema und auch zu dem darüber hinausliegenden Thema Frieden in der Welt, welche Ideologien instrumentalisieren den Holocaust, geforscht worden sind. Es wurde dann auch beschlossen, herauszufinden, wer schuldig ist am Holocaust, genau die Schuldigen, nochmal zu benennen dann. Und es wurde auch gesagt, dann überlegen wir Bestrafung der Schuldigen. Aber auch mit dem Zusatz, wenn herauskommt, dass viele Dinge bezüglich dieses Themas falsch sind, bisher falsch dargestellt worden sind, wurde beschlossen, die Lügner zu bestrafen und die Opfer der Falschdarstellung zu rehabilitieren. Es ging ja durch die Presse, dass Professor Amajan den Deutschen geraten hat, keine Reparationen an Holocaust-Opfer zu bezahlen, weil Israel dafür Nuklearwaffen bauen würde. Also das kann man ja uneingeschränkt bejahen, diese Meinung, denn das hat gar nichts mit der Frage nach der Wahrheit über den Holocaust zu tun. Also selbst wenn im Dritten Reich 10 oder 20 Millionen Juden vergast worden wären, unsere Generation, Sie und ich, wir haben damit nichts zu tun. Und ich habe auch in vielen Medien immer wieder gesagt, dass die Mehrheit der Deutschen, da gibt es ja auch entsprechende Umfragen, überhaupt nicht bereit ist, diesen Zionistenstaat im Nahen Osten zu unterstützen, der sich hier konstituiert hat nach dem Zweiten Weltkrieg, mit deutschen Geldern aufgebaut worden ist. Wir haben bereits über 100 Milliarden D-Mark, wenn man das auf heutigen Wert hochrechnet, sind das sogar 200 Milliarden D-Mark, an Kosten, an Zahlungen an diesen Staat geliefert. Und die Mehrheit der Deutschen lehnt es ab in ein derartiges Krisengebiet, was ja ständiges, seit meiner Kindheit, Kriegsgebiet ist. Seit meiner Kindheit vergeht ja kaum eine Tagesschau, in der nicht über Krieg im Nahen Osten berichtet wird, ausgehend von diesem Zionistenstaat. In dieses Kriegsgebiet eben auch gegen unsere Eigengesetze Waffen oder indirekt zum Beispiel U-Boote zu schicken, die mit Atomwaffen bestückt werden. Das ist nicht nur gegen unser eigenes Gesetz, sondern es ist auch gegen jedes Prinzip der Humanität. Und da ist ganz klar, dass die Mehrheit der Deutschen das ablehnt. Es besteht überhaupt gar kein internationales Recht oder Pflicht, auch kein moralisches, hier einseitig einen Staat zu unterstützen, wie es die etablierte herrschende politische Meinung hier in der BRD ständig meint, tun zu müssen. Es steht überhaupt nicht, wir haben mit dem Holocaust nichts, aber auch gar nichts zu tun. Es gibt keine Kollektivscham, keine Kollektivschuld und keine Kollektivverantwortung, sondern es gibt immer nur eine individuelle Schuld. Das hat schon Karl Jaspers nach dem Zweiten Weltkrieg ganz deutlich gemacht, 1947, dass hier die Einzeltäter bestraft werden müssen und nicht kollektiv ein gesamtes Volk und vor allem nicht die nachwachsende Generation, zu der ich ja gehöre, hier in eine Kollektivverantwortung eingezogen werden darf. Und das ist auch ein Grund, warum ich dahin gereist bin, dass dies ständig uns eingeredet wird. Speziell Herr Köhler, der Bundespräsident, der in der Weihnachtsansprache hier von einer Kollektivschuld, einer Kollektivverantwortung als Teil der deutschen Identität sogar gesprochen hat. Da muss ich als Psychiater sagen, das ist Neurotisierung des deutschen Volkes, das ist Schädigung des deutschen Volkes, so etwas zu machen. Uns in unserer Identität als Deutsche ein Schuldgefühl einimpfen zu wollen. Der Ratschlag von Professor Ahmadjan gewinnt ja an Brisanz, wenn man überlegt, dass zur gleichen Zeit der israelische Ministerpräsident Olmert bei seinem Deutschlandbesuch in einem Fernsehinterview wohl versehentlich indirekt zugegeben hat, dass Israel Atomwaffen besitzt. Selbstverständlich ist das ja schon lange bekannt. Ein abgesprungener Agent der israelischen Armee oder Mossad, ich weiß nicht, das war, ich glaube, ein Armeeangehöriger, hat das ja schon bereits vor mehr als 10 Jahren kundgetan, dass Israel, das ist ja schon lange bekannt, über Atomwaffen in erheblichem Ausmaß verfügt. Und ich persönlich bin der Ansicht, dass natürlich Iran auch das Recht hat, Atomwaffen zu haben. Pakistan hat es, Indien hat es mit amerikanischer Unterstützung. Warum soll Iran das nicht haben? Wissen Sie, Iran hat seit der Schlacht bei Salamis, meines Wissens, das ist also weit über 2000 Jahre her, kein Nachbarland angegriffen. Im Gegenteil, Iran hat damals die Juden im Babylon befreit von der Unterdrückung durch die Babylonier. Da müssten die Juden dankbar sein, historisch, die ja ständig in 1000 Generationen alles nachrechnen. Iran ist überhaupt nicht judenfeindlich. Im Gegenteil, Sie haben ja gesehen im Fernsehen, wie viele Juden dort anwesend sind. Ich habe selbst gesehen, es gibt Synagogen im Iran. Es gibt eine jüdische Minderheit, die im Parlament einen gesicherten Sitz hat. Einer ist immer für die jüdische Minderheit zuständig. Es gibt mehrere Abgeordnete, die auch für die Christen stehen. Ich glaube 2 oder 3. Ich habe selbst auf dem Marienplatz gestanden, mitten in Teheran, mit einer großen Darstellung der Mutter Gottes, auf einer großen Wand abends angestrahlt mit dem Jesuskind. Marienplatz mitten in Teheran. Wer weiß hier sowas? Offene Kirchen habe ich gesehen. Ich bin selbst in der armenisch-orthodoxen Kirche drin gewesen. Dort sind regelmäßig offene Gottesdienste. Also das Bild, was hier von dem Iran vermittelt wird, von einem fundamentalistischen, intoleranten Regime in Bezug auf Juden oder Christen oder andere Minderheiten, da kann ich nur sagen, ich habe was anderes vor Ort gesehen. Wie würden Sie dann Ihren Eindruck abschließend beschreiben? Also ich muss was ganz Grundsätzliches einmal sagen, was ich immer wieder dort drüben auch gesagt habe. Das Bild, was im Fernsehen von irgendwelchen Rassisten, Antisemiten oder so etwas verbreitet wird, die Teilnehmer dort, es war kein einziger, der Holocaust leugnet. Überhaupt keine Lügner waren anwesend, sondern alles Forscher, die nach der Wahrheit suchen. Von der ethischen Grundlage war diese ganze Veranstaltung sehr religiös eingebettet, im Sinne des Monotheismus und in einer sehr grundsätzlichen Haltung von Frömmigkeit und Gläubigkeit, die die Regierung dort zumindest uns gegenüber auch zeigte und die mir auch glaubwürdig schien. Das Team um Ahmadinejad ist ein sehr entschlossenes Team, was hier diese Frage weiter vorwärts bringen will. Und ich muss einmal ganz grundsätzlich sagen, ob ein jüdisches Kind in Auschwitz umkommt, ein Araber in Guantanamo gefoltert wird, ein Christ unter Tscheka oder unter den jüdischen Häschern in der Sowjetunion umgebracht worden ist, im Archipel Gulag, oder ein deutscher Bibelforscher in Auschwitz umgekommen ist, alles ist ein Unrecht. Es gibt Unrecht für alle, Unrecht und Recht für alle. Es kann keine Opfer erster und zweiter Klasse geben. Darum geht es. Es kann nicht sein, dass eine Opfergruppe sich seit 60 Jahren derartig in den Vordergrund spielt, auf Kosten der anderen Opfergruppe. Sehen Sie, es gibt hunderte von Holocaust-Filmen von Hollywood. Nennen Sie mir einen einzigen Film über das Leiden der Christen in der Sowjetunion. Dort sind 12 Millionen umgekommen. Und Sie wissen, dass die ersten Kommissare der Bolschewisten mehrheitlich Juden waren. Das hat Herr Sacharow in seinen Forschungen ja klar dargestellt. Darüber gibt es überhaupt keinen Film, geschweige denn Denkmäler oder Gedenktage. Und diese Einseitigkeit, die war auch Thema auf dieser Konferenz. Und darum geht es. Es geht nicht darum, jetzt hier rassistisch einseitig bestimmte Menschengruppen zu verurteilen. Überhaupt nicht. Wir haben uns mit den Juden auf der Veranstaltung sehr gut verstanden. Ich persönlich mit Moshe Friedman sogar ein bisschen angefreundet. Also es bestand eine ressentimentfreie Atmosphäre der Suche nach der Wahrheit. Nichts, um nichts anderes ging es da. Herr Frings, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte gern. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.